Gedicht 41 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Allen, die mich geliebt in ihrem Herzen, dank ich mit meines Herzens Dank und Liebe. Ja, tiefer Dank all denen, die ein wenig bei meiner Kerkermauer stehen geblieben, mein Lied zu hören, wenn es lauter schwoll, bevor zu ihrem Tempel oder Markte sie weitergingen, nicht mehr zu errufen. Doch du, wie meine Stimme sank und fiel, weil schluchzend sie benahm, du warfest hin das teure Werkzeug deiner Gotteskunst, zu lauschen, was ich zwischen Tränen sagte. So weise mich, wie dir ich danken soll, o könnt ich alles, was ich fühl und meine, in künft'ge Jahre gießen, dass sie ihm die vollen Worte leihn, vom flücht'gen Leben die Liebe grüßend, die da nimmer aufhört. Ende von Gedicht 41.